schwarz-weiß die Farben meiner Gang. Ich fahr im Kreis, bis die Straße brennt und jeder diesen Namen kennt. Premium 1%, das heißt wir schießen, bis die Knarre klemmt. Lasten wie Zement, doch wir drücken Freck. Früher fraß ich Dreck, jeder meiner Brüder hat Respekt. Das ist erst statt, jeder hier hat schwer gehabt. Doch wir haben's bis hierher geschafft und haben noch mehr Kraft. Volles Magazin, wir rollen durch die Streets. Gibt es irgendein Problem, so fliegt ein Projektil. Jeder kann es sehen, denn wir tragen das Emblem. 100 Mann, die gerade stehen und die Straßen voll Sirenen. Schwarze Sieben tragen starke Straßenkrieger. Wir sind stark und hart geblieben in den Straßenkriegen. Diese Saga ist geschrieben seit 1972. Zeig den Mittelfinger, wenn du auf die Polizei ein Fick gibst. Schwarze Reiter reiten jederzeit schussbereit. Schwarz und Weiß heißt, wir schießen, bis keine Kugel bleibt. Black Seven, das ist Messerstechen. Nur die Besten sterben jung und kommen in Gremium Seven. Schwarze Reiter reiten jederzeit schussbereit. Schwarz und Weiß heißt, wir schießen, bis keine Kugel bleibt. Black Seven, das ist Messerstechen. Nur die Besten sterben jung und kommen in Gremium Seven. Ich geh meinen Weg, bin ein Bad Boy for Life. Bleib GFFG, seh die Dinge schwarz und weiß. Ohne graue Zone, ich hab dafür keinen Platz. Dieser Sound ist wie Patron, ich schicke Grüße in den Knast. Gremium Feuer, die AK für unsere Brüder hinter Gittern in den JVAs. Sind um dich die Mauern kalt und deine Tür verriegelt. Spürst du unsere Liebe, wir sind Brüder für die schwarze Sieben. Ist das Essen scheiße und der Wärter fuckt dich ab. Es kommt wieder bessere Zeiten, es ist schwer, doch warte ab. Hast du keine Fenster oder wenn mit Eisen schweben? Bruder, wenn sie dich vernehmen, musst du schweigen statt zu reden. Ist deine Zelle eng, denk, eines Tages bist du frei. Black Seven Gang, schwarz und weiß, deine Ketten sind gesprengt. Das ist Treue bis zum Tod, wir sind Freunde in der Not und du siehst, wie das Feuer tobt. Schwarze Reiter reiten jederzeit schussbereit. Schwarz und Weiß heißt, wir schießen, bis keine Kugel bleibt. Black Seven, das ist Messerstechen. Nur die Besten sterben jung und kommen in Gremium Seven. Schwarze Reiter reiten jederzeit schussbereit. Schwarz und Weiß heißt, wir schießen, bis keine Kugel bleibt. Black Seven, das ist Messerstechen. Nur die Besten sterben jung und kommen in Gremium Seven. Ich rappe für die Faust, die in den Himmel reicht. Unsere toten Brüder kehren heim in das Himmelreich. Weil die Seele bleibt nach der Lebenszeit schwarz und weiß für die Ewigkeit. Ihr seid unvergessen, nur die Besten sterben jung. Wir sehen uns in Gremium 7, das ist die Black 7 Gang. Du bleibst für immer hier, Bruder, wenn du heute stirbst, lebt ein Teil von dir in mir. All der Schmerz wird geteilt und unser Zeichen tätowiert. Irgendwann kommt die Dunkelheit, dein Licht erlischt. Weil's für immer dunkel bleibt, wenn es dich erwischt. Die Kugeln, sie fliegen, Ruhe im Frieden. An alle, die ihr Blut vergießen für die schwarze Sieben. Wir heben unsere Faust, die Gewehre voller Schrot. Unser Leben ausgehaucht für einen ehrenvollen Tod. Die Trommel, die sich dreht, halt den Kopf an die Knie.